просто ist Zell, mein Mari Prost. Ist mein Prost, Kamil? Mulai Prost. Ist mein Prost, Kanapta? Ich kann auch ein Bild da drin. Bitte, Sie wollen.